Notiere beim Hören zu jedem Bericht den richtigen Buchstaben, A bis H. 4 Buchstaben bleiben übrig. Achtung! Du hörst jeden Bericht nur einmal. Zuerst hörst du ein Beispiel. Das Beispiel hat die Nummer 0. Die Lösung ist Z. Nummer 0. Ich mag ja Spaghetti und Pizza. Aber jeden Tag? Das hält kein Mensch aus. Manchmal gab es auch Meeresfrüchte, aber die hasse ich. Und Fisch? Naja, ich mag eigentlich nur Fischstäbchen, aber die gibt's in Italien gar nicht. Die Lösung ist Z. Jetzt hörst du die anderen Berichte.